Arche-Mitarbeitern aus der ganzen DDR in Halle statt. Die Kommunalwahlen vom 7. Mai rücken näher. Unabhängige Publikationen haben Hochkonjunktur, ein Überblick über die Samizdat-Zeitschriften der DDR. In der CSSR wurde verhaftet und auch in der DDR wird dagegen protestiert. Soweit die Themenübersicht. Für die nächste knappe Stunde begrüßt Sie Ilona Marenbach. Im Oktober letzten Jahres berichteten wir über das 5. Ökologieseminar in Berlin. Ein Schwerpunkt der dreitägigen Tagung war die Sondermüllverbrennungsanlage Schöneiche. In einer Eingabe an das Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft forderten 16 Gruppen unter anderem eine Verminderung der Schadstoffemissionen durch den Einbau einer Nassfilteranlage zusätzlich zu der bisher eingebauten Trockenfilteranlage. Zudem drängten die Umweltschützer auf eine Verbrennungstemperatur von 1200 Grad Celsius, weil nur dadurch eine Dioxinbildung vermieden werden kann. Dritter Kritikpunkt war die bis dahin unklare Verbringung der Verbrennungsrückstände. Die Umweltschützer fordern dafür eine spezielle Monodeponie. Ihre Vorbehalte teilten die Umweltschutzgruppen auch in offenen Briefen dem Westberliner noch Umweltsenator Starnik und seinem für Arbeit und Betriebe zuständigen Kollegen Fronski mit. Beide erklärten in Antwortbriefen ihre Bereitschaft, sich mit den Umweltschützern zu treffen. Da mochte wohl das DDR-Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft nicht nachstehen und lud ebenfalls, für einige doch überraschend, Vertreter der Gruppen zu einem Meinungsaustausch. Am 28. Januar traf man sich im Zentrum für Umweltgestaltung zu den Ergebnissen des Gesprächs, das nun folgende Interview mit einem der Beteiligten. Welchen Eindruck hat das Gespräch bei dir hinterlassen? Ich war erstaunt über die Offenheit, über die Lockerheit, mit der uns dort begegnet wurde. Hat mich etwas hoffnungsvoll gemacht für weitere Gespräche in dieser Richtung. Ich hätte mir noch ein paar konkretere Antworten gewünscht, also gerade was Emissionsdaten betrifft, was die eigene Müllproblematik betrifft. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das ein Beginn von einem Dialog ist, von einer Zusammenarbeit. Wie wurde denn von Seiten des Ministeriums auf eure Kritik an der Verbrennungsanlage reagiert? Auf unsere Fragen wurde recht konkret eingegangen, was den technischen Standard betrifft. Und zwar die Rauchgasreinigungsanlage, als auch die Entsorgung der Abfälle, die jetzt auf einer Monodeponie abgelagert werden sollen. Das war bis Oktober nicht klar. Auch auf den Einwohnerversammlungen war noch nicht klar, wo die Abfälle abgelagert werden sollen. Und es wurde gesagt, dass das erste Projekt zu dieser Monodeponie abgelehnt wurde, dass das zweite jetzt in Arbeit ist, dass der konkrete Standort für diese Deponie noch nicht feststeht. Der Makrostandort steht fest und der wird in der Nähe der Anlage sein. Dass die Monodeponie dort gebaut wird, das kommt unserer Forderung entgegen, die Anlage so zu entsorgen, dass die Abfälle einmal von anderen Abfällen getrennt gelagert werden und dass sie mit einer doppelten Basisabdichtung versehen wird und auch eine Sickerwassererfassung dort gebaut wird. Wie wollen Sie das Problem lösen, bis eine Monodeponie gebaut worden ist? Auf diese Frage wurde uns geantwortet, dass die Säcke jetzt auf einer Betonfläche abgelagert werden. Die Säcke werden vorher geröntgt auf Dichtigkeit und sie sollen auch mit einer Plane gegen Regenwasser abgedeckt werden. Habt ihr auch über das Problem der Verbrennungstemperatur gesprochen? Uns wurde versichert, dass die Verbrennungstemperatur in einem Bereich liegt, wo die Giftstoffe zu über 99% zersetzt werden. Dass die je nach Beschickung der Anlage variiert wird, je nach Gefährlichkeitsgrad der Stoffe. Das ist natürlich auch ein energieökonomisches Problem, denn der Brennwert der Stoffe ist nicht unbedingt der, der vorher errechnet wurde. Da gibt es Probleme. So viel kann ich dazu bloß sagen, mehr weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass es da Probleme gibt in diesem Bereich. Und das ist eine Frage, die sehr die Verantwortung derjenigen anspricht, die diese Anlage dann betreiben. Es liegt also wirklich auch am Ermessen der Kontrollorgane. Wir werden da keinen Zutritt haben. Und wenn die Emissionsdaten nicht veröffentlicht werden, ist das eine Sache, die zumindest ein Unsicherheitsfaktor ist. Es wäre sehr vertrauensbildend, wenn die Daten zumindest von Bürgern, die sich dafür interessieren, abgefordert werden können und wenn die auch veröffentlicht werden. Genauso wie SO2-Smogwerte in Westberliner Zeitung veröffentlicht werden. Würde der Bevölkerung durchaus Ängste nehmen, die vorhanden sind durch Desinformation, durch ähnliche Anlagen, die betrieben werden und die nicht dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Und würde auch viel entkrampfen so in der Beziehung zwischen der Bevölkerung und den zuständigen Organen. Hat sich deiner Einschätzung nach die Haltung der DDR-Offiziellen zu den Problemen in Schöneiche geändert? Wir haben den Eindruck bekommen, dass die DDR-Seite vom Westen wirklich den technischen Höchststand fordert und dass unser Einsatz da auch etwas zu beigetragen hat, durch eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit. Uns wurde gesagt, dass diese Anlage nicht in Betrieb geht, die ist ja zurzeit im Probebetrieb, bevor nicht die Werte der TH-Luft vollständig eingehalten werden. Aber wir werden sicherlich weiter die Sache beobachten, Anfragen stellen, Umweltministerium. Naja, wir werden die Augen offen halten. Wir werden uns sicherlich auch mit Anfragen ans Bezirkshygieneinstitut wenden. Das ist also die Stelle, die für die ganze technische Kontrolle, für die Emissionswerte zuständig ist. Wir hoffen natürlich auch, dass dieser Ministerratsbeschluss zur Geheimhaltung für Umweltdaten, den ich für sehr das Vertrauen zwischen Bevölkerung und den Staatsorganen sehr misstrauend aufbauend halte, dass dieser Beschluss aufgehoben wird. Und das wäre wirklich ein Stückchen Glasnost, wenn diese Information rüberkäme und da hätte die Bevölkerung auch durchaus mehr Verständnis für bestimmte Maßnahmen, die ihren eigenen Lebensstil betreffen. Soweit das Interview über das Gespräch zwischen dem Umweltministerium und Umweltschützern. Leider hat ja diese Dialogbereitschaft noch nicht in allen Teilen der Republik Schule gemacht. Andere Erfahrungen machten Mitarbeiter des Ökumenischen Zentrums für Umweltarbeit in Wismar. Sie wollten dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Björn Engholm anlässlich seines Besuches in der Stadt einen Protestbrief gegen die Sondermülldeponie Schönberg überreichen. Kaum waren sie jedoch am Marktplatz angelangt, wo sich bereits 700 Schaulustige versammelt hatten, wurden sie festgenommen. Sie wurden zwar kurze Zeit später wieder freigelassen, doch den Brief erhielt Engholm nicht mehr. Und so weiß er vermutlich immer noch nichts von der Sorge der Wismarer Bürger über die Mülldeponie Schönberg. Sie befürchten, dass umfangreiche Baumaßnahmen in der Wismarer Bucht dazu dienen, Verladestellen für diese größte Deponie Europas zu errichten. Mit den Bade- und Erholungsmöglichkeiten in der Bucht wäre es dann weitgehend vorbei. Und was wir jetzt hören, ist Herbst in Peking mit dem Stück Bagdad-Bahn. Thank you. Also Bagdad-Bahn der Gruppe Herbst in Peking. Die erste Vollversammlung des grünen ökologischen Netzwerkes Arche fand am 18. Februar in Halle statt. Etwa 120 Umweltschützerinnen waren in die Saale stattgekommen, die von den Chemiegiganten Bitterfeld-Leuna und Brunner Schkopau oft mit Smog versorgt wird. Also genau der richtige Ort für ein Treffen von Umweltengagierten aus dem ganzen Land. Mehr zur Arche-Vollversammlung im nun folgenden Beitrag. Ein über 70-jähriger Mitarbeiter des ökologischen Arbeitskreises der Georgengemeinde Halle begrüßte die meist 20- bis 30-jährigen Teilnehmerinnen im Gemeindehaus. Es folgten Berichte aus den der landeskirchlichen Gliederung ähnlichen Regionen des Netzwerks. Aus Wismar wurde berichtet, dass staatliche Stellen in einem Gespräch mit Mitarbeitern des Ökumenischen Zentrums für Umweltarbeit, abgekürzt ÖZU, versicherten, dass die im Bau befindlichen Hafenanlagen im Wohlenberger Wiek nur für Kartoffeltransporte genutzt werden sollen und nicht, wie befürchtet, als zukünftiger Sondermüllhafen. Mit Empörung reagierte die Versammlung auf einen Bericht des ÖZU, demzufolge diese Basisgruppe vom Kirchgemeinderat und dem Wismarer Propst aus der Gemeinde gedrängt werden soll, damit man Frau wieder, Zitat, in Ruhe die eigentliche Arbeit machen könne. Ein Protestbrief an die zuständigen kirchlichen Stellen war die einstimmige Antwort des Netzwerks in Wismar. Begrüßt wurde die Nachricht über die Entstehung eines neuen Informationsblattes in der Region Lausitz. Neben Arche Nova, verschiedenen Infoblättern der einzelnen Projektgruppen, wird die Lausitzbotin, den im letzten Jahr gewachsenen Friedens- und Umweltblätterwald, als ein weiteres Blatt im Netzwerk bereichern. Sauer waren die Teilnehmerinnen über die Nachricht, dass auf dem Weg nach Halle ein Mitarbeiter mit seinem Zweitakter von der Polizei aufgehalten wurde. Sein in diesem Fall notwendiges Transportmittel war gezielt nach Infomaterialien durchsucht worden. Beschlagnahmt wurden dabei unter anderem ein Infoblatt zur Wahl, das für die Vollversammlung bestimmt war. Spontan Beifall löste die Mitteilung eines anderen aus, der Kopien von diesem Blatt mitgebracht hatte. So hatte die Beschlagnahmeaktion wenig Erfolg. Im Bericht über die Region Berlin-Brandenburg kam die unterschiedliche Qualität der ökologischen Bedingungen in diesem Gebiet zum Ausdruck. Während es im Norden der Region noch intakte Biotope, saubere Luft und an einigen Stellen von Industrie und Landwirtschaft wenig beeinflusste Seen gibt, ist der Süden von zunehmender Landschaftszerstörung und dem Abriss von Dörfern durch den Braunkohletagebau gekennzeichnet. Hinzu kommen die Dreckschleudern von Kraftwerken, die auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche mit über 30% der Gesamt-SO2- und Staubemission die Luft belasten. Die Situation der Redakteure des Aufbruch eines Friedens- und Umweltblatts dieser Gegend ist weiter kritisch. Inzwischen müssen die vier Redakteure aus Forst im Bezirk Cottbus 9.000 Mark zahlen. Da sie sich weigerten, wurden die Ordnungsstrafen nun bei ihren Arbeitsstellen gepfändet. Die gegenseitige Unterstützung in ähnlichen Krisensituationen wurde von einem Vertreter der Region Berlin-Brandenburg neben der ökologischen Aufklärung und Erforschung der realen Umweltsituation als eine der wichtigsten Aufgaben des Netzwerks bezeichnet. Notwendig sei es auch, die Arbeit in den thematisch orientierten Projektgruppen zu vertiefen. Im Verhältnis zu den staatlichen Stellen gehe es dem Netzwerk nicht um Konfrontation, sondern um einen kritischen Dialog und die notwendigen Alternativen zur gegenwärtigen Energie- und Umweltpolitik. Wichtig sei es hierbei für die Mitarbeiter des Netzwerks, nicht nur zu kritisieren, sondern Alternativen zu suchen und diese dem Staat vorzuschlagen. Als ein positiver Beitrag zum Dialog wurde im Gegensatz zu Ordnungsstrafen und Beschlagnahmeaktionen das Gespräch zwischen Vertretern des Umweltministeriums und Arche-Mitarbeitern bezeichnet. Am Nachmittag kam es dann, nach Informationsgesprächen, die die Regionalvertretungen untereinander führten, zu einer spannenden Strukturdebatte. Als Ergebnis wurde nach einer breiten Diskussion über zwei Strukturpapiere eine dezentrale Struktur von der großen Mehrheit der Versammlung beschlossen. Ein Vorschlag mit nur einem Büro an zentraler Stelle und einer kleinen Führungsgruppe wurde klar abgelehnt. Die dezentrale Struktur der Arche soll künftig durch regionale Sprechergruppen gebildet werden, in die jede Umwelt- bzw. Projektgruppe einen Vertreter für ein Jahr wählt. Aus diesen Sprechergruppen wird dann, ebenfalls für ein Jahr begrenzt, ein Sprecherrat gewählt, der Arche bis zur nächsten Vollversammlung überregional vertritt. Jede Region wird demnach zwei Vertreterinnen in den Sprecherrat wählen können. Die Informationen sollen weiter über die regionalen Anlaufstellen des Netzwerks verteilt werden und der Redaktionskreis der Arche Nova wird in Zukunft überregional arbeiten. Nach dieser etwa zweieinhalbstündigen Debatte, in der sich unter anderem die Koordinierungsgruppe Berlin-Brandenburg kritischen Anfragen zu stellen hatte, war der Zeitplan deutlich überzogen. Die letzte Stunde gehörte dann den Projektgruppen, die thematisch orientiert über ihre Arbeitsziele und Formen diskutierten. Die Teilnehmer des Abschlussplenums unterzeichneten eine Solidaritätserklärung für die in Prag im Januar verhafteten Mitglieder von Menschenrechtsgruppen. Der Revoluzzer, besungen von der Gruppe Gefahrenzone aus Saalfeld, erschienen in der Kassettenedition Hinterhofproduktion. Auch wenn es manchmal den Anschein erweckt, in der DDR gibt es nicht nur das neue Deutschland zu lesen. In den letzten Jahren erschienen immer mehr unabhängige Publikationen. Aber einfach haben es die Herausgeber nicht. Im letzten November zum Beispiel wurde der Umweltbrief der ökologischen Arbeitsgruppe beim evangelischen Kirchenkreis Halle auf offener Straße, als er gerade von einem Mitarbeiter ins Georgengemeindehaus transportiert werden sollte, sichergestellt. Das Material wurde beschlagnahmt, der Mitarbeiter für 3 Stunden auf dem Revier festgehalten. Wir versuchen heute mal einen ersten Überblick zu geben über die unabhängigen Publikationen in der DDR. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist damit nun keineswegs verbunden. Samizdat heißt Selbstverlag. Es ist ein russisches Wort und bezeichnet Literatur, schriftliche Publikation und Informationen außerhalb der von der Zensur kontrollierten staatlichen Medien. Die Samizdat-Literatur hat in der Sowjetunion lange vor Glasnost, Stalins und Berias Verbrechen publik gemacht. Sie war ein Mittel der Helsinki-Gruppen, die Menschenrechtsverletzungen und die politische Verfolgung durch Brezhnevs Geheimpolizei zu veröffentlichen. Sie hat das Bewusstsein geschärft für die Notwendigkeit von Reformen in der UdSSR. In Polen hat die Untergrundpresse die Arbeit von Solidarność unterstützt. In der Tschechoslowakei veröffentlichte der Untergrundverlag Idice Petlice seit 1968 die von der Partei verfolgten und verbotenen Schriftsteller, zum Beispiel die Theaterstücke und Essays von Václav Havel. In Ungarn haben regimekritische Intellektuelle ihre Bücher und Schriften ebenfalls selbst vervielfältigt und verteilt. Auch in der DDR gibt es eine Tradition des Samizdat. Verstärkt seit Mitte der 70er Jahre veröffentlichen Schriftsteller und bildende Künstler ihre Arbeiten im Selbstverlag. Einerseits forderten auf dem letzten Schriftstellerkongress im November 1987 mehrere Redner die Abschaffung der staatlichen Zensur, auf der anderen Seite passierte das Gegenteil. Die Behörden verschärften ihre Angriffe auf die kirchliche Presse und auf die Publizistik der Friedens-, Menschenrechts- und Ökologiegruppen. Die nächtliche Beschlagnahme und Verhaftungsaktion im November 1987 gegen die Hersteller der Umweltblätter, die vom Ökokreis der Zionskirchgemeinde in Ost-Berlin herausgegeben werden, sind nur ein Beispiel. Auch die Verhaftung im Januar 1988 unter dem Vorwand einer Störung der offiziellen Luxemburg-Liebknecht-Demonstration trafen die unabhängigen Publizisten. Die Zeitschrift Grenzfall, herausgegeben von der Initiative Frieden und Menschenrechte, stellte für ein Jahr ihr Erscheinen ein. Neuestes Beispiel der Kriminalisierung von Meinungs- und Pressefreiheit sind die Angriffe gegen die Öko-Zeitschrift Aufbruch im Bezirk Cottbus. Seit Monaten werden die Herausgeber dieses Informationsblattes von staatlichen Stellen mit Ordnungsstrafen traktiert. In der DDR kursieren inzwischen Erklärungen dazu. Am Freitag, den 27. Januar 1989, wurden bei 4 Mitgliedern des Redaktionskreises des innerkirchlichen Informationsblatts Aufbruch Lohnpfändungen von insgesamt 4.500 Mark verordnet. Sie erfolgten durch die zuständigen staatlichen Stellen, nachdem sich die Mitarbeiter des Friedens- und Umweltkreises Forst geweigert hatten, wegen der Herstellung des Aufbruch je 1.000 Mark Ordnungsstrafe zu zahlen. Die Strafen wurden ausgesprochen, weil angeblich das gesetzlich garantierte Vervielfältigungsrecht verletzt wurde. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass die verhängten drakonischen Strafen Versuche sind, die Betroffenen an weiteren Veröffentlichungen über lokale Umweltprobleme zu hindern. Aber sind solche Maßnahmen gegen wirklich umweltbewusste Bürger nicht Beweis für die Unfähigkeit von Funktionären bei Staat und Kirche, zeitgemäß zu handeln und sich zu verhalten? Jene müssen endlich begreifen, dass Umweltschützer und Ökologen nicht wie Kriminelle verfolgt werden dürfen. Eigene Schriftreihen oder Zeitungen werden von Friedens- und Umweltkreisen in allen Bezirken der DDR herausgegeben. Einige stellten ihr Erscheinen nach kurzer Zeit ein, andere existieren trotz aller Schwierigkeiten seit Jahren. Kurzlebige Projekte waren zum Beispiel das Friedensnetz aus Rostock, der Schweriner Freundesbrief der evangelischen Jugendarbeit mit dem Titel Öffnungszeit oder das Jenaer Blatt der offenen Gemeinde Die Brücke. In Greifenwald erscheint ein Rundbrief der jungen Gemeinde namens Gehversuche. Der Friedrichsfelder Friedenskreis in Ost-Berlin gibt den Feuermelder heraus. In Magdeburg erscheint der Ausblick und in Ilmenau der Zwischenruf. Aus Leipzig kommen seit etwa einem Jahr die Streiflichter, herausgegeben von der Arbeitsgruppe Umweltschutz beim Jugendpfarramt. Das Novemberheft 1988 begann mit folgendem Editorial. Liebe LeserInnen, Tippfehler, Druckqualität und inhaltliche Anfragen führten zu starker Kritik an unserer letzten Nummer. Es waren wohl die miesesten Streiflichter seit Jahren. Leider klappt nicht immer alles so, wie wir es uns wünschen. Gefragt sind nach wie vor eure Artikel. Nutzt die Möglichkeit der Veröffentlichung von Dingen, die euch wichtig erscheinen. Die Streiflichter wollen offen sein für eure Beiträge. Auf Seite 3 der Streiflichter aus Leipzig dann einige grundsätzliche Bemerkungen. Deutlich sichtbar wird, dass man sich in vielen Jahren seit dem Bestehen der DDR recht wenig um den Umweltschutz gekümmert hat und uns nun die unzumutbaren ökologischen Missstände so überfluten, dass wir kein Land mehr sehen. Die staatlichen Stellen sind überfordert. Sie wissen nicht, wo sie die wenigen Umweltmark am sinnvollsten einsetzen sollen. Aber auch bei uns selbst liegt die Schuld, denn auch wir sind dafür mitverantwortlich, dass die DDR im Energieverbrauch pro Kopf an dritter Stelle im Weltmaßstab steht. Auch wir sollten unsere Lebens- und Denkweise anfragen. Das mindert aber nicht die scharfe Kritik an der absoluten Prioritätsstellung der Ökonomie in unserem Land. Gerade in einem sozialistischen Staat, der sich das Wohl des Volkes auf seine Fahnen schreibt, sollte die vorrangige Aufmerksamkeit den Menschen, die ein Recht auf ihre Gesundheit haben, gelten. Wichtige theoretische Beiträge zur Umweltsituation in der DDR veröffentlicht das grün-ökologische Netzwerk Arche. Zwei Broschüren sind bereits erschienen. Arche Nova 1 enthält Berichte zur Luft- und Wasserverschmutzung im Raum Leipzig-Bitterfeld, eine Rubrik Anders Reisen, die auch Reisebeschränkungen für politisch Engagierte dokumentiert, Informationen zur Rehabilitierung Bucharins und zu den Moskauer Schauprozessen der Jahre 1937-38 sowie Inserate und einen Terminkalender. Arche Nova 1 enthält folgenden Passus. Den Prinzipien von Glasnost und Perestroika verpflichtet, will Arche Nova berichten und informieren über Umweltprobleme, Belastungen und Zerstörungen in unserem Land und Auswirkungen dieser Probleme auf das soziale, kulturelle und politische Leben in unserer Gesellschaft. Dabei werden vorrangig solche sozioökologischen Probleme benannt, die gesamtgesellschaftlicher Natur sind und sich nicht durch Öko-Ratschläge für individuelles Verhalten beseitigen lassen. Arche Nova will problematisieren, meckern und streiten, aber als Forum für ökologische Gestaltung in Umwelt und Gesellschaft vor allem konstruktiv am Leben in der DDR mitwirken. Arche Nova will den Informationsfluss verbessern und die Zusammenarbeit in Sachen Umwelt fördern. Dazu sind subjektive Schilderungen, Berichte, Reportagen und genaue Analysen zur Situation unserer Umwelt vonnöten. Alle, die daran mitarbeiten wollen, sind willkommen, egal ob kirchliche oder gar staatliche Vertreter sind. Niemand wird ausgegrenzt. In Arche Nova 2 vom Oktober 1988 findet der Leser Artikel zum Waldsterben im südlichen Raum der DDR, Reiseberichte über die erstarkende Umweltbewegung in der Sowjetunion und Informationen zur Sondermüllverbrennungsanlage Schöneiche bei Berlin, die der Westberliner Senat mit unzureichender Schadstoffentsorgung geplant hat. Ökologische Themen werden auch in einer Schriftenreihe mit dem Titel Beiträge behandelt, die das kirchliche Forschungsheim Wittenberg herausgibt. Pechblende, der Uranbergbau in der DDR und seine Folgen, ist eine der wichtigsten Publikationen. Während Umweltdaten zur Geheimsache erklärt wurden, erarbeitete ein mutiger Wissenschaftler eine Studie zu einem Tabuthema. Außerdem erscheinen aus dem Forschungsheim Wittenberg ein Heft über die Gefahren der Gentechnologie, eines über AIDS und eins zur Kernenergiediskussion in der DDR. Unter dem Titel Morsche Meiler veröffentlichte die Ostberliner Umweltbibliothek ebenfalls eine Broschüre zur Kritik der Atomenergie. Das war nochmal die Band Gefahrenzone aus Saalfeld mit Stein auf Stein. Samizdat kontra staatliches Medienmonopol. Wir bleiben noch ein wenig bei der Vorstellung unabhängiger Publikationen. In der Schriftenreihe Kontext, herausgegeben von der evangelischen Bekenntnisgemeinde in Berlin-Treptow, entwirft der Ingenieur Uwe Bastian eine alternative Energiepolitik für die DDR. Darin heißt es: Die Nutzung alternativer Energien ist nicht ein Weg zurück zur Steinzeit, wie uns das Leute einreden wollen, die die Verbreitung von Krebs und mutativen Veränderungen des genetischen Materials durch radioaktive Strahlung als sozialen und wissenschaftlichen Fortschritt bezeichnen, sondern sie stellt heute und in Zukunft die Forderung Nummer 1 an Wissenschaft und Technik dar. Die erste Phase müsste in der DDR durch folgende Aufgaben gekennzeichnet sein: Einsparung von Energieverlusten, Dezentralisierung des Braunkohlenkraftwerkpotenzials aus dem Cottbusser und Leipziger Raum zu allen größeren Wohn- und Industriegebieten bei durchschnittlicher Verkleinerung der Kraftwerkseinheiten und Anwendung wirkungsvoller Technologien zur Schadstoffeliminierung. Dadurch würde der Anteil der Atomenergie an der Primärenergie mehrfach eingespart werden. Die Atomkraftwerke Rheinsberg und Lubmin müssen schadlos beseitigt. Der Bau des Kernkraftwerks Stendal muss eingestellt werden. Die zweite Phase beinhaltet die intensive Erforschung der alternativen Energiequellen, die Entwicklung entsprechender Technologien und die allmähliche Installation und Umstellung der Technik. Am Ende dieser Phase steht der Vollausbau der alternativen, dezentralen Energiewirtschaft. Gegen Ende des 18-seitigen, detaillierten Programms zur ökologischen Umgestaltung der DDR-Energiewirtschaft resümiert Bastian: Wer heute gegen die Spaltung des Atoms kämpft, wird wenig erreichen, wenn er nur dagegen ist. Die Atomwirtschaft ist das Ergebnis der jetzigen Produktionsverhältnisse. Der erste Schritt gegen die Atomwirtschaft und die staatliche Religion darüber ist die Aneignung und Verbreitung von Informationen über die realen Gefahren dieser Technik und über die Möglichkeiten der Alternativenergien sowie über die mit beiden verbundenen Interessenlagen. Auch dieser Schritt fällt uns zu, denn von den in offiziellen Diensten stehenden Experten ist in dieser Hinsicht wenig zu erwarten. Außer ökologischen Themen enthalten die Kontexthefte eine Reihe Essays zu politischen Fragen. Das Hauptinteresse gilt der Entstalinisierung der Sowjetunion. Heft 1 beginnt mit einem Aufsatz der Slawistin Elsbeth Wolfheim. Was Kritik und Selbstkritik angeht, übertrumpften einige Schriftsteller von Rang Gorbatschow noch bei Weitem, indem sie den moralischen Zustand der sowjetischen Gesellschaft beinahe pauschal attackierten. Die Zensur und die offizielle Geschichtsklitterung, der Mangel an Talenten, den geistigen Analphabetismus und der Mangel an persönlichem Mut. Am weitesten wagte sich Jewtuschenko vor, der nach einer Phase vorsichtiger Zurückhaltung sich wieder auf seine schon früher einmal mit Elan angenommene Rolle als literarischer Hauptankläger besonnen hat. Wörtlich wies er auf die unbarmherzigen Massaker Stalins hin und ebenso auf deren Verdrängung im öffentlichen Bewusstsein. Der früh verstorbene Juri Trifonow, einer der bedeutendsten Romanciers der poststalinistischen Ära, hat in seinem 1981 posthum erschienenen Roman Zeit und Ort die traumatischen Erfahrungen beschworen, die ihn seit der Verhaftung seines Vaters im Jahre 1937 heimsuchten. Sein Leidensgefährte Bulat Okudschawa wagte es kürzlich bei einer Veranstaltung im berühmten Taganka-Theater sogar, Stalins Mordgier in einem Gedicht direkt anzusprechen. Du ruhst auf dem roten Platz, so heißt es hier, ist er nicht rot von Blut, das du hast in Strömen fließen lassen, während du dabei zufrieden deinen Schnurrbart gezupft und Moskau von deinem Fenster aus betrachtet hast? Solche Töne aus der Sowjetunion faszinieren die aufmüpfigen Geister zwischen Dresden und Wismar, hat doch die Debatte über die Verbrechen und Ungerechtigkeiten in der stalinistischen DDR nicht einmal ansatzweise begonnen. Aufmerksam werden die Diskussionen um Trotzkis Rehabilitierung und die Wahlkandidatur Sacharows, die Entwicklung der Presse-, Demonstrations- und Vereinigungsfreiheit in der Sowjetunion und die Ansätze der Demokratisierung und Öffnung der KPDSU verfolgt. In Leipzig erscheint inzwischen eine inoffizielle Zeitschrift mit dem Titel Nachdruck, in der ausschließlich Artikel aus der deutschsprachigen sowjetischen Presse, wie den kürzlich in der DDR verbotenen Sputnik, der Moskau News und der Pravda nachgedruckt werden. Breiten Raum in den Kontextheften nimmt die Diskussion um das SED-SPD-Papier, der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit ein. In der Bundesrepublik wenig beachtet, berufen sich die reforminteressierten Intellektuellen der DDR auf dieses Papier und fordern die SED zum innenpolitischen Dialog auf. Der Autor Joachim Garstecki von der Theologischen Studienabteilung beim Bund der Evangelischen Kirchen der DDR in Heft 2 des Kontext. In Bezug auf Ziel und Inhalt von gemeinsamer Sicherheit stellt das Parteiendokument eine Bestätigung von Auffassungen und Positionen dar, die der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR seit 1982 vorgetragen, auf Synoden und Kirchentagen, in Friedensseminaren und Gemeindeveranstaltungen diskutiert und auch gegen mancherlei anfänglichen ideologischen Widerstand verteidigt hat. Entsprechend groß sind die Hoffnungen von Menschen in der DDR auf Entwicklungen, die den im Dokument beschriebenen gemeinsamen Einsichten folgen und auch im gesellschaftlichen Leben spürbar werden sollen, etwa in Bezug auf die Lern- und Reformfähigkeit des Sozialismus oder auf eine offene Diskussion seiner Vorzüge und Nachteile. Sie erwarten positive Rückwirkungen auf die Regelung offener Fragen im Zusammenleben von Christen und Marxisten in der DDR und für den Abbau noch bestehender Abgrenzung zwischen den Menschen in beiden deutschen Staaten. In Heft 4 des Kontext fragt der Autor Edelbert Richter, ebenfalls angestellt in der Theologischen Studienabteilung, warum kommt es in der DDR zu keiner der sowjetischen analogen Umgestaltung? Richter antwortet: Eine Umgestaltung ist auch bei uns unumgänglich, aber sie muss tiefer ansetzen. Und weil die DDR unter dem Druck steht, mehr und anderes tun zu müssen als die Sowjetunion, tut sie gar nichts. Warum ist die Reform bei uns so schwer möglich? Wegen der Frontsituation und der Teilung? Warum ist sie zugleich gar nicht recht notwendig? Wegen der Nähe zum Westen und dem höheren Industrialisierungsgrad. Mit dem Letzteren hängt aber unsere prekäre ökologische Situation zusammen. Aus ihr ergibt sich als tiefere Notwendigkeit die einer Abkehr vom Industrialismus. Bekämpfen wir aber den Produktionsgötzendienst, so schließt es die Notwendigkeit der demokratischen Umgestaltung ein. Dann muss die Ersatzbefriedigung durch Konsum ersetzt werden, durch echte Befriedigung, durch freie Kommunikation. Erst eine schrittweise Ökologisierung der Produktion bringt echte Entspannung und mit ihr auch die Möglichkeit einer demokratischen Reform. Thank you. Eindrücke von nachts in der Lolita-Bar, musikalisch zusammengestellt von der Gruppe Snow in April. Die landesweiten Kommunalwahlen rücken allmählich näher. Bereits in unserer letzten Sendung verbreiteten wir eine Erklärung unabhängiger Gruppen, in der sie dazu aufforderten, sich mit eigenen Kandidaten daran zu beteiligen. Dieser Aufruf erweckte inzwischen auch das Interesse der Staatsorgane. Um seiner habhaft zu werden, wurden bereits mehrfach Autos durchsucht. In einem Fall ist man auch fündig geworden. Doch nicht nur mit polizeilichen Maßnahmen will man ungebetenen Kandidaten bei den Kommunalwahlen begegnen. Die SED hat eigens für die Volksaussprache zu den Wahlen einen ideologischen Leitfaden veröffentlicht. Dieser stellt, wie es heißt, in Rechnung, dass sich Kräfte einmischen werden, die bei uns nichts zu suchen und zu sagen haben. Weiter verlautet es in dem Papier: Wir kennen die politischen Gegner des Sozialismus gut und wissen, dass sie nichts unversucht lassen, um über die elektronischen Medien ihren geistigen Giftmüll in die DDR zu transportieren, mit scheinheiligen Ratschlägen, mit demagogischen Sprüchen und hämischen Verleumdungen aufwarten. Soweit der SED-Leitfaden. Ob diese Beschreibung das Anliegen trifft, mit dem sich die Initiativen an ihre Mitbürger wenden, mag jeder anhand des nun folgenden Aufrufs entscheiden. Unterzeichnet ist der von der Initiativgruppe Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung und von Mitgliedern des Friedenskreises der Bartholomäus-Gemeinde zu Berlin. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Ludwig Mellhorn, Dr. Wolfgang Ullmann, Edelbert Richter, Dr. Martin Böttger, Dr. Michael Bartuschek, Stefan Bickert, Reinhard Lampe und Dr. Hans-Jürgen Fischbeck. Die Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 rücken näher. Viele DDR-Bürger widmen diesem Datum keine besondere Aufmerksamkeit, weil sie meinen, dass sie bei diesen Wahlen keine Wahl haben und doch nichts bewirken können. Wir meinen aber, dass eine solche resignierte Haltung die bestehende innere Abgrenzung des staatlichen Machtsystems gegen eigenständige Verantwortung der Bürger erst wirklich zementiert. Wir möchten Sie daher ermutigen, die Bequemlichkeit der Resignation zu überwinden und Sie zu einer eigenen, bewussten Entscheidung anregen. Nehme ich an öffentlichen Wahlveranstaltungen teil? Gehe ich zur Wahl oder gehe ich nicht? Wenn ja, gehe ich in die Kabine und nehme Streichungen vor? Ist es sinnvoll, an der öffentlichen Stimmauszählung teilzunehmen? Auf den Stimmzetteln steht etwa ein Drittel mehr Kandidaten als Abgeordnetenplätze. Man kann also Streichungen vornehmen. Gewählt werden die Kandidaten jedoch nicht, wie man erwarten und fordern sollte, nach der Reihenfolge der Stimmenzahl, sondern nach der Reihenfolge, in der sie auf dem Zettel stehen. Die ersten beiden Drittel sind Abgeordnete, das letzte Drittel sind Nachfolgekandidaten. Der Wählerwille kann sich nur in dem völlig unwahrscheinlichen Fall auswirken, dass einer der vorderen Namen von mehr als 50% der Wähler gestrichen worden ist. Dazu kommt noch, dass die Parteizugehörigkeit der Kandidaten auf den Wahlzetteln bisher nicht erkennbar war und dass viele SED-Mitglieder für den FDGB, die FDJ, den DFD, den Kulturbund, die FDGB oder den Konsum kandidierten. Über die Reihenfolge der Namen auf dem Stimmzettel wird in öffentlichen Sitzungen der Ortsausschüsse der Nationalen Front entschieden, die zwischen dem 9.3. und dem 30.3. stattfinden sollen. Nur dort kann der Bürger auf den Ausgang der Wahlen Einfluss nehmen. Deshalb empfehlen wir, nehmen Sie an diesen öffentlichen Sitzungen für Ihren Wahlkreis teil. Erkundigen Sie sich nach dem Termin. Dringen Sie darauf, dass er in allen Häusern bekannt gemacht wird. Nachdem die Liste der Kandidaten und ihre Reihenfolge feststehen, finden im April Wählerforen statt, bei denen sich die Kandidaten vorstellen. Auch hier sollten Sie möglichst in Gruppen hingehen. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, Ihre Wünsche, Forderungen und Vorstellungen, zum Beispiel über demokratische Wahlen, vorzubringen und an die heranzutreten, die dazu Stellung nehmen müssen. Am Wahltag haben Sie die Wahl, zur Wahl zu gehen oder nicht zu gehen. Wenn Sie sich entschließen, zur Wahl zu gehen, raten wir, von dem letzten Rest selbstständiger Bürgerentscheidung Gebrauch zu machen und in die Kabine zu gehen, selbst wenn Sie den Stimmzettel unverändert lassen wollen. Sie können dort einzelne Namen streichen, den Stimmzettel ungültig machen oder mit Nein stimmen, indem Sie jeden einzelnen Namen durchstreichen. Viele haben Angst, in die Kabine zu gehen, weil sie eine Mitteilung darüber an die Kaderabteilung ihres Betriebes befürchten. Eine solche Verletzung des Wahlgeheimnisses wäre gesetzwidrig. Die Überwindung dieser Angst ist ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung unserer Gesellschaft. Schließlich möchten wir Ihnen empfehlen, an der öffentlichen Stimmauszählung teilzunehmen und sich mit anderen zu koordinieren, um in Ihrem Wohnort eine unabhängige Zusammenstellung der Wahlergebnisse und damit eine Kontrolle der offiziellen Zahlen zu ermöglichen. In einigen Wahlkreisen wurde von Friedens- und Umweltgruppen der Versuch gemacht, engagierte Leute aus ihrer Mitte als Kandidaten vorzuschlagen. Wenn Sie erfahren sollten, dass ein solcher unabhängiger Kandidat tatsächlich auf den Wahlvorschlag gekommen ist, bitten wir Sie, ihn nach Kräften zu unterstützen. Wenn er jedoch abgelehnt worden ist, wäre zu überlegen, ob nicht auch dies Einfluss auf Ihre Entscheidung zur Kommunalwahl haben sollte. Wir möchten Sie bitten, diesen Brief in Ihrer Gemeinde zu thematisieren, ihn weiterzugeben und auch andere Freunde und Bekannte innerhalb und außerhalb der Gemeinde zu neuem, bewusstem Handeln bei dieser Wahl zu ermutigen. Wir wären dankbar, wenn Sie uns über Ihre Erfahrungen berichten würden. Dies sind Schritte, die aus Resignation, Entmündigung und innerer Emigration herausführen können, in die wir uns haben drängen lassen. Lassen Sie uns gemeinsam solche Schritte gehen, damit die Hoffnung auf eine Überwindung der Stagnation durch eine Demokratisierung unseres Landes wachsen kann. Herzlichen Dank. Der nächste Song ist für meinen Freund E. Kai. Karriere, das war ein Live-Mitschnitt vom Dezember 88 von der Gruppe 1000 Tonnen Obst. Der BZ am Abend vom letzten Mittwoch war es einen knappen Sechszeiler wert. Provokateur verurteilt. titelte das Blatt. Gemeint war der tschechische Bürgerrechtler Václav Havel, der für 9 Monate ins Gefängnis muss, weil er am 16. Januar mit tausenden anderen Bürgern auf dem Prager Wenzelsplatz der Selbstverbrennung Jan Palachs vor 20 Jahren gedachte. Außer Havel wurden bei den Demonstrationen Mitte Januar in Prag noch 55 weitere Kundgebungsteilnehmer inhaftiert, darunter ein Sprecher der Charta 77. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte rief einen Sturm der Entrüstung hervor. In einem offenen Brief an den Präsidenten der GSSR, Gustav Husak, forderten am 23. Februar 19 Friedens- und Umweltgruppen aus der DDR die Freiheit für alle, die wegen politischer und religiöser Aktivitäten in der GSSR inhaftiert sind. Die Unterzeichner sind, wie es in dem Brief heißt, der Überzeugung, dass außenpolitische Initiativen in Abrüstungs- und Friedensfragen notwendig der innenpolitischen Bestätigung durch die volle Gewährung der allgemein anerkannten Grundfreiheiten bedürfen. Zu diesen Grundfreiheiten zählen sie insbesondere die Meinungs-, Vereinigungs- und Demonstrationsfreiheit. Diesem Brief haben sich mittlerweile 171 Gruppen aus der Friedensökologie und Dritte Weltbewegung der DDR angeschlossen. Eine entsprechende Erklärung wurde von ihnen gestern auf dem Delegiertentreffen Frieden konkret in Greifswald verabschiedet. Im Folgenden veröffentlichen wir einen Brief von Bärbel Bohley und Katja Havemann an den inhaftierten Václav Havel. Sehr verehrter Václav Havel, wieder einmal müssen Sie in den sozialistischen Knast. Von der Justiz als Raudi und Aufhetzer diffamiert, sollen Sie für 9 Monate aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist eine schändliche Inszenierung und alle Welt weiß das. Ihre Ermutigung zum Versuch, in der Wahrheit zu leben, ist in vielen sozialistischen Ländern eine hoffnungsvolle, lebendige Kraft geworden, die ja glücklicherweise viele Kommunisten einschließt. Umso mehr empört uns das Urteil gegen Sie und die anderen 7 Freunde in Prag. Wir finden es mehr als traurig, dass sich in der DDR niemand von den sogenannten namhaften Autoren öffentlich und laut für ihre Freilassung eingesetzt hat. Vielleicht kommt das noch, wir hoffen darauf. Es gab und gibt viele Anlässe, zu denen man nicht schweigen darf, ohne die eigene Aufrichtigkeit in Wort und Schrift in Frage zu stellen. Ihre Verurteilung ist so ein Anlass. Lieber Václav Havel, sollten Ihnen die 9 Monate nicht doch noch erspart bleiben, werden die Regierenden der GSSR 274 Tage lang weltweiten Protest ertragen müssen. Die für dieses Urteil Verantwortlichen fügen sich, wie oft schon, Selbstschaden zu. Sie ahnen das sogar und hoffen verzweifelt, dass Ihre Warnungen vor antisozialistischen oder volksfeindlichen Tendenzen noch irgendjemand beeindrucken. Sie rufen, haltet den Feind, und machen sich dabei immer offensichtlicher zu den wirklichen Gegnern einer echten Erneuerung des Sozialismus, die so bitter nötig ist. Seien Sie unserer Solidarität und unserer Sympathie versichert. Uns auf den Tag Ihrer Entlassung freuend, grüßen wir Sie herzlich. Und zum Schluss der Sendung wie immer noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am 2. März könnt ihr euch das Theaterstück Die Polizei von Slawomir Mrozek anschauen. Das Ganze beginnt um 19.30 Uhr in der Christuskirche Oberschönweide und dies in der Fürlstraße 16. Am 7. März 1 Mark für Espenheim. Ein Informationsabend in der Gethsemane-Kirche zur Luftverschmutzung durch das Braunkohlekraftwerk Espenheim bei Leipzig. Das Ganze beginnt um 19 Uhr und findet statt in der Stargarder Straße in Ost-Berlin. Zwei Tage später, am 9. März, in der Umweltbibliothek der Zionskirchgemeinde Berlin, findet ein Videoabend statt. Kunst und Perestroika. Anschließend Diskussion mit dem Regisseur Peter Rother. Und die Umweltbibliothek ist in der Kriebenowstraße 16 und das Ganze beginnt um 20 Uhr. 10. und 11. März. Bausoldaten beraten Wehrpflichtige unter dem Biermann-Motto Soldat, Soldat in grauer Norm. Ab 19.30 Uhr in der Tucholsky-Straße 7 in Berlin-Mitte. Am 16. März, Umweltbibliothek Galerie in der Kriebenowstraße 16, ein Videoabend. Die Gewaltfrage im Jahr 1968 und das Entstehen der Militanz. Am 19. März um 16 Uhr in der Elisabeth-Kirch-Straße veranstaltet die Kirche von unten einen Nachmittag mit Kindern, Kaffee und Kuchen. Am 22. März findet das erste ökologische Forum des Grünen Ökologischen Netzwerks Arche statt und Anfragen dazu können gestellt werden unter der Telefonnummer 5129103. Nochmal 5129103. Am 25. und 26. März von 22 bis 1 Uhr nachts Osternacht in der Bekenntniskirche Berlin-Treptow in der Plessestraße. Das waren jetzt die Tipps von Radio Glasnost, genauso wie es heute im Neuen Deutschland steht. Ein lebendiges, farbenreiches, kulturelles und geistiges Leben. Alles in allem Sozialismus in den Farben der DDR bedeutet, dass es sich gut leben lässt. Das war es also mal wieder mit Radio Glasnost. Die Redaktion hatte Dieter Rulf, die Technik vor Frank Zeimis, Moderation Ilona Marenbach. Die nächste Sendung findet am 27. März statt und im Programm von Radio 100 geht es gleich weiter mit Walk Girl by Walk Girl. Einen schönen Abend noch und tschüss.